Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht an einem super schönen, sonnigen Sonntag, oh Mann. Und eine perfekte Zeit, um mit den Leuten, die man liebt, einen schönen Spaziergang zu machen. Und wer das gestern schon getan hat, der kann natürlich jetzt beruhigt die Rios Wochensicht anhören. Einige Themen oder einige Betroffenen von diesen Themen, ja, die werden das vielleicht nicht ganz so sonnig heute sehen, aber trotzdem tut es ja keinen Abbruch. Ja, der Sommer ist im Kommen, Wahnsinn, sehr schön. Ja, die Frankfurter Rundschau, die wird den Sommer wahrscheinlich nicht ganz so schön in Erinnerung behalten oder den kommenden Sommer, denn die wird drastisch geschrumpft. Ja, also die Frankfurter Rundschau hat Probleme, die Redaktion, und ja, klar, man kann eigentlich nur eins dafür verantwortlich machen, der Umbruch in den Medien, die alten Medien gegen die neuen Medien, und hier wird halt jetzt eingespart. Der Journalistenverband, der Deutsche Journalistenverband, spricht von einem schwarzen Freitag für die Presse, und es wird deswegen gemacht, weil eben es anders nicht mehr möglich ist, die Existenz der Zeitung zu sichern. Ja. Also, man sieht auch hier, fängt jetzt langsam das an, was in den USA schon vor ein, zwei Jahren stattgefunden hat. Das heißt, ich möchte nicht sagen, das Sterben der Zeitung, aber zumindest so eine Art Niedergang der momentanen Presse, ja. Und eine Verlagerung eben hin zum Online-Journalismus. Ja, und klar, ich meine, die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Aktualität, ja, die auch die Journalisten selbst können wesentlich freier agieren und eben flexibler die ganzen Artikel gestalten, etc. etc. Von daher ist diese dieser Schrumpfprozess von der Frankfurter Rundschau eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen. Und ich sage ganz einfach mal, das wird nicht die letzte Zeitung sein, die dem gegenübersteht. Da werden noch einige folgen. Das ist eigentlich so gut wie sicher. Und was die Zeitungen dann daraus machen, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Da kann man viel falsch machen, logischerweise, denn so ein Umschwung auf die neuen Medien ist alles andere als leicht. Ja. Da ist schon Fingerspitzengefühl gefragt und sehr, sehr viel taktisches Vorgehen. Und man muss auch den Mut haben, neue Geschäftsmodelle aufzugreifen, die eben nicht mehr auf dem Prinzip basiert, Geld für Content, sondern dass man das Geld eben nebenher quasi verdient mit Sachen, die jetzt direkt oder nur zum Teil mit dem Content zu tun haben. Das ist das, wofür die meisten Zeitungen ja oder meisten Medienfirmen am meisten Angst haben. Ja. Dass sie eben einen solchen Umschwung machen müssen. Aber der ist halt auf lange Sicht gesehen unvermeidlich, und das, was wir jetzt erleben, ist halt auch eine Art letztes Aufbäumen vor dem Niedergang. Das wäre so ein krasses Thema gleich am Anfang, aber dieses negative Thema müssen wir halt jetzt erstmal wegmachen. Ja, klar, nicht ganz so negativ ist die Überlegung über die neuen Technologien, die da auf uns zukommen, sei es jetzt dieses NFC, also Near Field Communication, oder auch diese AR-Karten oder AR-Karten. Also AR-Karten, das ist diese Augmented Reality Karten, ja, das sind solche, ja, wie kleine Codes, ja, wie solche QR-Codes, kann man das so in etwa sagen. Und wenn man dann mit dem entsprechenden Gerät hingeht und nimmt diese Karte dann quasi auf, ja, oder geht mit einem Programm eben dann darüber, und dann kommt diese Karte quasi zum Leben, erweckt diese Karte zum Leben, und man kann alle möglichen Sachen sehen, eben das, was mit diesen Codes vorgegeben wurde, beispielsweise eine Animation oder Es werden Routinen aufgerufen, Webseiten, Inhalte eingeblendet, quasi in das Live-Bild, das man auf dem Gerät dann sieht. Ja. Da wünsche ich mir einfach eine kleine Sonnenbrille dafür, zack, und dass man rumlaufen kann, überall diese Codes sind und dann kriegt man eben Informationen eingeblendet in diese Brille. Das wäre natürlich noch was für die nächsten Jahrzehnte. Momentan geht es gut mit mobilen Geräten. Aber das Problem ist, diese Augmented Reality, die gibt es ja jetzt schon einige Jahre. Und das Problem dabei war tatsächlich eben dieses, dass es keine Firma richtig aufgeschnappt hat, richtig aufgefangen hat, um damit etwas anzufangen. Und das ist ein bisschen schade, was technisch machbar ist, gerade bei solchen Sachen, die auch nützlich sind. Ja, dann braucht es immer noch jemand, der es wirklich dann auch richtig macht. Ja. Und das muss eine große Firma sein in der Regel, weil die kleinen Firmen werden einfach leider vom Markt oft ignoriert. Es gibt schon diese Augmented Reality Applikationen, die mit solchen Karten eben funktionieren, wo dann eben was passieren kann. Nur, also selbst ich habe keine drauf, ja, weil das einfach nicht, ja, wo sind die Karten? Ja, ist es schwer zu bekommen. Im Prinzip druckt man sich die Karten im Internet aus, ja, und da kann man das mit dem Gerät machen. Da brauche ich auch diese Karten so nicht, ja. Wenn ich die echt umständlich ausdrucken muss, das ist ja vollkommen sinnbefreit. Dann kann ich das im Internet gleich so angucken. Ja. Wichtig wäre halt, dass die Verbreitung groß ist. Und da kommen dann solche Firmen wie, und man glaubt es kaum, Nintendo. Und die machen das dann einfach so. Ja. Mit diesen AR-Karten. Da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, mit dem Nintendo 3DS jetzt diese AR-Karten einfach hier zu scannen und dann entsprechend zu interagieren. Was das für Vorteile oder was das für Ausmaße annehmen kann. Beispielsweise, man geht in ein Geschäft. Dort befindet sich auch neben der Ware ein QR-Code. Man geht über diesen QR-Code mit seinem Gerät und schon kriegt man eine Präsentation, ja, schön, man kann sich alles angucken, man kriegt Informationen, die jetzt auf so ein kleines Warenpräsenterschild einfach gar nicht draufgepasst hätten, ja, und so weiter und so weiter. Man kann interaktive Inhalte aufrufen, man könnte zum Beispiel auch dann Webseiten besuchen und so weiter und so weiter. Also die Möglichkeiten sind da fast unendlich, was man dann mit diesen AR-Karten machen kann, weil es braucht nicht die gesamte Information auf diesen AR-Karten gespeichert zu sein, sondern meistens genügt ein kodierter Link, der dann eine bestimmte Funktion über das Internet aufruft und dann eben einblendet in das Gerät. Also unglaublich, was man damit machen kann. Auch solche AR-Karten könnte man auch nehmen für weitere Informationen an Gebäude, aber auch für spielerische Sachen. Ja, zum Beispiel. So könnten diese Yu-Gi-Oh!-Karten, ja, also quasi im neuen, in der neuen Dimension arbeiten, ja, indem man zum Beispiel dann hingeht und auf diese Karten so einen QR-Code druckt, ja, und wenn man dann die entsprechenden Geräte hat, kann man dann diese QR-Codes sehen und dann könnten zum Beispiel, ja, dreidimensional diese Monster quasi dann auf dem Bildschirm kämpfen. Also das ist eine Erweiterung der Realität. Auf dem Tisch liegt nach wie vor diese schnöde Karte, aber sobald man eben das Gerät drüber hält, dann erwacht die zum Leben und hat prunkvolle Animationen, toller Sound oder irgendetwas in der Richtung, so dass es wirklich dann ja eine ganz andere Art ist dann. Sehr, sehr schön. Gut. NFC ist genau dasselbe, wobei da muss ich ja sagen, ist ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ist in Japan das schon seit vielen Jahren, schon seit über 10 Jahren gang und gäbe, dass man mit NFC arbeitet. Egal, ob man sich ein Getränk am Automat holt oder in der Bahn oder Zug fährt eben, man kann mit seinem vorzugsweise Handy, es gibt allerdings auch ganz normale Plastikkarten, man hält die einfach nur dann zum Beispiel an den Getränkeautomaten sein Handy und dann wupp, kriegt man das Getränk und es wird dann abgebucht vom Bankkonto beispielsweise, ja, oder von einer ja, Geldkarte etc. Also da sind auch natürlich Möglichkeiten gegeben, ja. Und man kann dann zum Beispiel auch so eine Fahrkarte mitbezahlen, ja, oder eben auch durchgehen, wenn man zum Beispiel eine Monatskarte hat, ist das dann quasi gespeichert und man zieht einfach sein Handy dann über diesen Durchgang und dann öffnet er sich und man kann durchgehen. Ja. Also es ist schon eine fantastische Geschichte mit den NFC und auch hier müssen auch bei uns wieder einige Firmen eben drücken und bei uns ist dann eben jetzt Google. In Japan funktioniert das offenbar etwas einfacher, weil dort die Akzeptanz eben von neuen Technologien doch wesentlich besser ist als bei uns. Ja. Aber bei uns ist es dann eben jetzt Google, das das vorantreibt. Zusammen mit Mastercard haben die ja einiges geplant. Ich glaube, Visa ist auch noch dabei, wenn ich es richtig weiß. Und da soll einiges auf uns zukommen. Ich kann es kaum erwarten, bis ich dann endlich mit meinem Handy auch bezahlen kann. Und das ist einfach eine totale Erleichterung. Ja, am liebsten, wenn man überhaupt keine EC-Karten oder Kreditkarten mehr bräuchte, dann habe ich mein Handy und fertig und damit kann ich bezahlen, ganz komfortabel. Und ja, klar. Ich meine, man hat natürlich immer wieder diese Sachen, okay, und wenn ich das Handy verliere, ja, klar. Und wenn ich meinen Geldbeutel verliere, mit Bargeld ist das Bargeld auch weg. Und wenn ich das Handy verliere, und dann genügt meistens ein Anruf oder genügt ein Anruf, ja, und dann ist das gesperrt und man kann nichts mehr abbuchen. Unter Umständen verliert man da weniger Geld damit als wenn man jetzt eben das Bargeld verliert. Also das sind immer solche Geschichten, die sollte man bedenken, bei aller Skepsis gegenüber neuen Technologien. Man darf nicht immer nur das Negative sehen, sondern man muss auch das Positive mit dem Negativen abwägen und dann sieht man eben auch manchmal, dass es dann eben gut ist. Ja. Bargeld ist zum Beispiel auch eine praktische Sache, man hat es dabei, ja. Es wird ja eigentlich überall akzeptiert, ja. Und ja, aber man kann es verlieren, es kann sogar kaputt gehen, ja. Und ja, man kann es gestohlen bekommen und so weiter. Das sind eben dann die Nachteile. Und jetzt, wenn wir etwas haben, wo elektronisch gesehen so einfach zu handhaben ist wie Bargeld, das so weit akzeptiert wird wie Bargeld, wobei das noch viele, viele Jahre dauern wird, und dann aber sogar noch vielleicht etwas sicherer ist als Bargeld, dann ist auch das eine fantastische Sache. Natürlich, wie gesagt, auch das kann man dann eventuell verlieren, aber ja, das ist halt mal so. Auch eine weitere Technologie wurde mit dem Nintendo 3DS eingeführt, dieses sogenannte Street Pass, was es da gibt. Ja. Street Pass, damit kann man eben Leute, die quasi nur in der Nähe sind und beide einen 3DS mit aktivierter Funktion haben, können sich da dann quasi austauschen, ja, Informationen austauschen. Und diese Street Pass Funktion ist schon eine interessante Sache. Es gibt hier auch eine spezielle Facebook-Seite von Street Pass Germany. Die haben sich dann eben zur Aufgabe gemacht, Treffen zu organisieren in ganz Deutschland und dass man dann eben sich ja zusammen, dass man eben zusammenkommen kann und dann eben diese Informationen austauschen kann. Wirklich auch wieder eine interessante Geschichte. Und zeigt auch hier, das sind Technologien, die gibt es schon so viele Jahre, ja. Das wäre mit Bluetooth schon viele Jahre möglich, ja. Oder auch mit anderen Technologien. Aber ja, es macht halt niemand, ja. Und dann wird es halt auch nicht genutzt. Und ich finde es sehr, sehr schade. Gut, ob das jetzt mit diesem Street Pass wirklich viel Sinn macht, das möchte ich nochmal dahingestellt sein lassen. Aber diese Technologie wäre zum Beispiel auch für vieles andere ganz, ganz gut zu benutzen. Ja, wobei ich auch sehe, dass Street Pass vielleicht so ein bisschen mit dem NFC konkurrieren kann, weil man kann eigentlich mit Street Pass nichts machen, was man nicht mit NFC auch machen könnte. Wenn zum Beispiel gerade mit den Geräten wie das Nexus S, da kann man seine eigene NFC-Visitenkarte quasi anlegen, ja, und kann dann jemand, der ebenfalls ein NFC-Gerät hat, diese übermitteln, ja, wenn man in der Nähe ist. Also gut, da muss man dann abwägen oder gucken, was wird da dann interessant sein. Auf jeden Fall für die 3DS-Benutzer bestimmt eine schöne Sache, neue Mitspieler zu finden dann. Genau. Ja, wir haben vorhin von Medien gesprochen, Frankfurter Rundschau geht es schlecht, der Tagesschau geht es offenbar besser, der Tagesschau-Redaktion. Die haben nämlich etwas ganz, ganz Gutes gemacht, die haben nämlich, das hat mich auch damals sehr, sehr gewundert, von Anfang an, ja gut, nicht, vielleicht nicht ganz von Anfang an, aber auf jeden Fall seit geraumer Zeit bieten die ihre Inhalte auch als Auxiora-Files an. Nun, sind wir ehrlich, Auxiora ist schon wieder veraltet. WebM ist die Zukunft als freiem Videoformat. Ganz interessant sind übrigens die Dateiendungen, die da nämlich bei der Tagesschau tatsächlich lauten .webm.org. Ja, also, das ist schon sehr seltsam und lässt hoffen, dass dann auch bald umgestellt wird auf WebM. Aber jetzt hat die Tagesschau jedenfalls eine Auszeichnung bekommen. Ja, und auch die Stadt München, ja, von der Free Software Foundation, ja, die haben nämlich das gewürdigt, dass eben jetzt da hier mit freien Musik oder freien Videoplayern auch diese Inhalte angeschaut werden können. Eine wunderbare Auszeichnung, eine sehr große Geste und auch toll, dass eben eine Redaktion wie die Tagesschau, öffentlichen rechtlicher Rundfunk, diese dann auch tatsächlich bekommt. Das zeigt, dass sich die Leute dort tatsächlich auch Gedanken machen um die Nutzung oder um die Nutzungsmöglichkeiten, ja, von diesen Sachen. Ja, also ich bin da sehr, sehr positiv überrascht, sehr schön und sicherlich eine verdiente Auszeichnung an die Tagesschau. Und ich würde mir wünschen, dass es auf jeden Fall auch Vorbildfunktion hat für andere Anbieter von elektronischen Medien, von Video hier auch. Zwar nicht unbedingt auf Auxiora, aber dann eben auf das freie WebM zu setzen, um da in Zukunft eben auch einen vernünftigen Videostandard zu haben, der aber eben von Patenten nicht belastet ist. Ja, das wäre sehr, sehr schön. Übrigens, Patente und Streit und hin und her und Oracle gegen Google wegen Java. Java, der Java-Erfinder ist tatsächlich jetzt zu Google gewechselt. Ja, was bedeutet das? Ja, erstmal nicht viel. Gut, ich meine, James Gosling, der hat 25 Jahre lang bei Sun gearbeitet und hat dort eben auch dieses Java entwickelt und gilt somit eben als Java-Erfinder. Und der hat tatsächlich jetzt zu Google gewechselt, weil er eben auch mit Oracle nicht ja, sehr gut kann. Und er ist, ja, man sieht das äußerst positiv und er hat auch kommentiert, dass es Oracle eben rein ums Geld ginge und damit kann er eben nichts großartig anfangen mit dieser Einstellung. Und was er denn bei Google genau macht, schreibt hier das Google Watch Blog, das wisse er selbst noch nicht, denn er wird einfach mal überall reinschauen und dann wohl entscheiden, was er tut, ja. Es gibt natürlich hier auch sehr kritische Stimmen, ja, die sagen, oh weh, das ist das Ende von Google, wenn so ein trojanisches Pferd da wie ein Erfinder von James wie der Erfinder von James Gosling eindringt in Google, dann wäre es wohl, dann wäre es wohl bald vorbei mit effektiven und schnellen Algorithmen bei Google. Das ist natürlich eine unglaublich infame Unterstellung und mein Java, ich bin kein Java-Fan, ja, aber immerhin, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es oft dargestellt wird. Es ist schon okay, aber vielleicht kann er ja bei Google etwas mit Python noch anfangen und das vielleicht optimieren, dann kommt vielleicht sowas wie ein Python raus, ja. Wenn das rechtlich möglich ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Es ist gut in dem Moment und ein Zeichen, dass quasi der Entwickler, der Erfinder von Java jetzt bei Google ist. Und das ist zumindest ein moralischer Sieg für Google, die dann jetzt eben sagen können, ja hier, Java, wir haben den Mann, der es erfunden hat. Mag sein, dass die Rechte woanders liegen, aber wir haben den Urheber bei uns. Auch nicht schlecht. Ja, dann was anderes war die letzte Woche noch sehr, sehr interessant und war fast überall in den Schlagzeilen. Und zwar war das der Cloud Music Service von Amazon. Ja? Cloud Music von Amazon, das ist eigentlich, sagen wir mal, das, was ich ja auch schon längere Zeit hier unbedingt will. Ja? Und das ist nämlich, da kann man seine eigene Musik hochladen quasi, ja, aber nicht nur seine eigene Musik, sondern eben auch Musik kaufen, die werden dann gespeichert und kann die dann von überall her über den Cloud Player, den es auch für Android gibt, hören, also nicht nur daheim an seinem Computer, sondern eben auch über Android-Geräte unterwegs. Der Nachteil ist mal wieder ganz klar für uns, erstmal bei uns nicht verfügbar, geht bei uns nicht, also da muss Amazon halt eben nochmal unseren Markt bedienen, aber das habe ich nicht erwartet, gerade bei Amazon dauert das ja Ewigkeiten und selbst dann ist eine Unterstützung für den europäischen Markt immer noch große, mit einem großen Fragezeichen versehen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob da Amazon so starke Trende einzelne Gruppen hat, dass Amazon Europa eben zum Beispiel sehr stark von den Amazon USA getrennt ist oder so, ja, weil gerade beispielsweise auch mit dem Kindle, hier bei Musik könnte man auch die großen Lizenzprobleme ansprechen, bei allem, was mit Musik zu tun hat, ja, mit der Musikindustrie, aber beim Kindle ist es dann doch nicht ganz so schlimm, würde ich mal sagen, geht zwar auch um Lizenzen, aber ist es bis jetzt noch nicht vernünftig rausgekommen. Das sind wir mal ganz ehrlich. Also deutsche Bücher, die holt man sich in einem Store, das eben EPUB DRM unterstützt. Ja, und da gibt es jetzt schon einige. Aber der Kindle Store ist in Deutschland, in Europa eigentlich so gut wie tot. Da geht gar nichts. Ja, es sind auch kaum Inhalte vorhanden, wenn man das vergleicht. Ja. Sehr, sehr schade. Also da lässt Amazon bei uns das ziemlich schleifen, was diese neuen Dinger betrifft, ja, gerade die neuen Vertriebsmöglichkeiten. Etwas, was sich vielleicht in Zukunft dann auch nochmal rächen wird. Ja. Nur hier ist es jetzt eben auch so, dass der Service nur genutzt werden kann, wenn man in den USA ist. Und das ist ein bisschen paradox, weil gerade in den USA gibt es ja so Dienste wie Grooveshark und alles, die gibt es alle bei uns nicht. Aber gerade bei uns hätte man das dann also sehr viel stärker gebraucht, dann so einen Dienst. Wie gesagt, ich warte da schon längere Zeit drauf. Ich hoffe, dass Google noch schnell das rauskriegt, weil ich überzeugt davon bin, dass Google hier ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an den Tag legt, wenn man diesen Webspace betrachtet, den es ja jetzt bei Google gibt. Diesen Cloud-Space, der ja zwar nicht für Musik jetzt komfortabel zu verwenden ist, aber die Preise sind einfach unschlagbar, 20 GB für $5 im Jahr. Das ist also wirklich, naja, okay. Hier liegen zum Beispiel die Preise dann auch so, 5 GB sind frei. Ja. Man bekommt 20 GB, wenn man ein Album über Amazon kauft. Jedes weitere Gigabyte kostet dann $1. Ja. Und was soll ich dazu sagen? Also ich meine, dieses mit 5 GB bzw. 20 GB mit gekauftem Album vom Amazon ist großzügig. Ja, da kann man nichts sagen. Das ist dann offenbar hier kostenlos. Allerdings dann $1 pro Gigabyte. Hallo? Das heißt, wenn ich nur 20 zusätzliche Gigabyte möchte, ja, dann kostet mich das $20 im Monat. Ja, wenn man jetzt mal bedenkt, dass viele über 70 GB an Musik haben, wenn man das eben gut kodiert, ja, beziehungsweise FLAC oder sonst oder ähnliche verlustfreie Formate, dann hat man ruckzuck seine 70 GB zusammen, muss noch $70 im Monat dafür zahlen. Oder nein, Moment, wir müssen das abziehen, ja. sind wir immer noch bei 50. Also ich muss sagen, nee, sorry. Tut mir leid, das ist viel, viel zu viel. Das geht so nicht. Ja. Für die, die eben nicht mehr als 20 Gigabyte brauchen, ist es natürlich super gut, aber ansonsten kann man es nicht benutzen. Für dich, also würde ich mal so sagen. Ich verstehe da das nicht ganz so, diese Preisgestaltung. Aber gut, wird man mal schauen, wie das ankommt dann bei den Leuten. Ja, und zuletzt noch eine interessante Sache, was Google gemacht hat bei G-Talk. Da gibt es jetzt tatsächlich einen Google Guru zum Chatten, allerdings automatisiert. Ja. Fantastische Geschichte, würde ich mal einfach so sagen, denn man kann damit das machen, was eigentlich schon, ja, schon heutzutage fast erwartet wird. Google hat ja schon bei Android mit dieser Spracheingabe Furore gemacht, wo man dann zum Beispiel einfach Befehle bzw. Sachen sagen kann und das wird dann richtig schön übersetzt. Etwas, was vor 10, 15 Jahren einen starken Computer gebraucht hat, um eben eine vernünftige Spracherkennung zu machen, geht jetzt wirklich sehr, sehr schön, auch toll gemacht. Und jetzt hat man eben diesen Google Guru. Das kann man dann auch ja, logischerweise auch kombinieren. Man kann also über G-Talk quasi dem Google Guru etwas zusagen. Beispielsweise, man tippt ein einfach nur 20 USD in Euro. Zack. Und dann kriegt man eben das umgerechnet 20 US-Dollar in Euro, was es ist und kriegt dann eben das Ergebnis über G-Talk direkt ausgespuckt. Das geht natürlich auch bei der Google Talk Suche. Auch das wird eben dort genutzt dann, dieser Parser, aber eben direkt über Google Talk, ohne den Browser zu öffnen. Gerade für Android-Benutzer ist es wieder eine super Geschichte, denn das heißt ja dann auch, dass man ständig verbunden ist mit G-Talk und kann dann eben direkt darauf zugreifen. Auch so Sachen wie Weather, Hamburg, Germany und zack, dann kriegt man eben das Wetter von Hamburg in Deutschland. So sieht das aus. Ist doch eine wunderbare Geschichte. Es lässt sich nur erahnen, wie Google den Dienst noch weiter ausbauen könnte. Und wenn man das eben mit der Spracherkennung kombiniert, was bei Android eben durchaus möglich ist, klickt man einfach nur auf dieses Sprachsymbol, sagt das Ganze dann einfach. Und dann kriegt man die Antwort ausgespuckt. Herrlich. So soll das sein. Das ist die Kommunikation mit Geräten in der Zukunft, würde ich mal sagen. Und es zeigt auch, dass G-Talk eben seine Nutzen hat. Ja, und wird sicherlich dann den ein oder anderen Benutzer zusätzlich anlocken mit diesem Teil. Ja, was soll man sagen, ne? Ja, Leute, und das war's jetzt schon wieder. Ich will heute gar nicht so lang machen, denn wie gesagt, draußen das Wetter wunderschön, tolle Sache. Und ich habe jetzt noch den Andcast, dann werde ich auch das Wetter genießen. Und mal sehen, das wird bestimmt eine bisschen Geschichte. Ja, und ich darf euch dann auch einen schönen Restsonntag oder Restwoche wünschen, je nachdem, wann ihr natürlich den Podcast anhört. Bis dann, haltet die Ohren steif. Bleibt gesund und bis hoffentlich nächstes Mal zur Rios 20. Tschüss!